Curry war das Problem. Diese kleine Stadt in der Nähe der Staatsgrenze zwischen Maine und New Hampshire, wo die Parkers und Allburtons auf nebeneinanderliegenden Grundstücken am Seeufer Sommerhäuser besaßen. Phil war mindestens schon so lange in Curry verliebt gewesen, wie er in Sally Ann verliebt gewesen war, und jetzt schien es, dass er sich womöglich zwischen ihnen entscheiden musste. Er wollte sein Praxisschild in Curry aufhängen, obwohl der Ort es nur auf 2000 Dauereinwohner brachte. Die Innenstadt, wo die Route 23 die Route 111 kreuzte, bestand aus einem Restaurant, zwei Tankstellen, einem Eisenbahngeschäft, dem A&P-Lebensmittelladen und dem Rathaus. Es gab keine Bar und kein Kino. Für derlei Vergnügung musste man rüber nach North Conway, was ziemlich weit weg war. Es gab eine Grundschule, damals Volksschule genannt, aber keine Highschool. Die Teenager von Curry waren auf eine deprimierende Busfahrt zur 10 Meilen entfernten Patton High angewiesen. Außerdem gab es in der Ortschaft keinen Rechtsanwalt, Phil wäre der Erste. Die Parkers und Allburtons hielten ihn für verrückt, Curry überhaupt in Betracht zu ziehen. John Parker war gekränkt und verärgert darüber, dass sein Sohn offenbar daran dachte, nicht in die Firma einzutreten, wo sein Großvater damals zu Pferdekutschenzeiten schon Seniorpartner gewesen war. Darüber hinaus falle es ihm schwer zu glauben, wie er sagte, dass ein junger Mann, der sein Studium an der juristischen Fakultät von Harvard mit Cum Laude abgeschlossen habe, auch nur erwäge, in der Wildnis New Hampshires zu praktizieren, die er die gottverlassene Wildnis New Hampshires nannte, manchmal auch, nach ein oder zwei Cocktails, die gotteslästerliche Wildnis. »Deine Mandanten sind dann Farmer, die sich gegenseitig wegen von kühn eingerissenen Zäunen verklagen«, sagte John Parker. »Deine spektakulärsten Fälle drehen sich dann um Wilderei oder Unfälle mit Blechschaden auf der Route 23. Das kannst du nicht ernst meinen.« Doch die Bestürzung in seinem Gesicht verriet, dass er befürchtete, sein Sohn könne es durchaus ernst meinen. Ted Allburton war sogar noch wütender als sein alter Freund. Über die Einwände hinaus, die John gegenüber seinem Sohn zum Ausdruck gebracht hatte, gab es für ihn noch einen besonderen Grund, wütend zu sein. Phil würde nicht bloß seine eigene Zukunft auf beispiellos sträfliche Art zerstören, er plante außerdem, eine Geisel zu nehmen, und diese Geisel war seine Tochter. Als Phil hartnäckig bei seinem Standpunkt blieb, hatte Allburton einen Schlussstrich gezogen, tief und rigoros. »Ich werde die Heirat nicht erlauben.« »Sir, ich liebe Sally Ann und Sie mich?« hatte Phil erwidert und den Ton ruhig und, wie er hoffte, höflich gehalten, »und sie ist volljährig.« »Du meinst also, sie könnte dich ohne mein Einverständnis heiraten?« Ted war ein großer, breitschultriger Mann mit einer besonderen Vorliebe für Hosenträger, die er Hosenheber nannte. Seine blauen Augen konnten herzlich leuchten, aber an jenem Tag hatten sie wie Feuerstein geblitzt. »Das ist wahr. Sie könnte es. Und ich mag dich, Phil, ich hab dich immer gemocht. Wenn du allerdings tun solltest, was du in Erwägung ziehst, würde eine Hochzeit ohne meinen Segen stattfinden, und das würde sie sehr unglücklich machen, denke ich. Tatsächlich bezweifle ich eher, dass sie's unter diesen Umständen tun würde.« Phil hatte in diese feuersteinigen Augen geblickt und begriffen, dass Ted Allburton tief stapelte. Er war vielmehr fest davon überzeugt, dass Sally Ann es nicht tun würde. Phil wusste nicht, ob sie's tun würde oder nicht, besonders wenn sich Mr. Allburton einer Mitgiftzahlung in bar verweigerte. Im Gegensatz zu ihren älteren Herrschaften, die's entweder nicht verstehen wollten oder verstehen konnten, verstand Sally aber sehr wohl, was Phil wollte. Und irgendwie wollte sie's auch selbst. Schließlich war auch sie mit den Sommern und vereinzelten verschneiten und märchenhaften Weihnachtsferien in Curry aufgewachsen. Sie hörte bereitwillig zu, als Phil ihr erklärte, er glaube fest, Curry und das ganze südliche New Hampshire würden wachsen und gedeihen. »Die ersten Schritte werden mühsam sein«, hatte er in jenem Sommer zu ihr gesagt, als er immer noch die Hoffnung hegte, seine Eltern für seinen vage skizzierten Plan gewinnen zu können, wenn nicht sogar die Allburtons. »Die Wirtschaftskrise wird in den kommenden 7 Jahren oder so nicht richtig abflauen, es sei denn, es gibt tatsächlich Krieg. Mein Vater glaubt, es wird einen geben, aber ich nicht. Das Wachstum wird in der Gegend um North Conway seinen Anfang nehmen und sich von da ausbreiten. Bis 1950 wird es mehr Highways geben. Mehr Highways bedeuten mehr Touristen und mehr Touristen bedeuten mehr Gewerbe. Die neuen Leute werden aus Massachusetts und New York kommen, und zwar zu Tausenden, Sal, Zehntausenden. Um im Sommer in sauberen Seen zu baden, im Herbst dem Laub beim Farbenwechsel zuzusehen, im Winter Ski zu laufen. Dein Vater denkt, ich werde arm leben und arm sterben. Ich denke, dass er falsch liegt.